Und nun der dritte Teil unserer epischen Scary Podcast Trilogie. Blickkontakt, der Programmkino-Podcast. Ja, wir sollten zum nächsten Film übergehen, der auch noch zur Horrorfilmnacht gehört. Ja, Überraschungsfilm, welchen wir jetzt endlich lüften, es ist Tanz der Teufel gewesen. Willst du dazu, wollt ihr dazu irgendwie was den kurz noch vorstellen? Wir haben ja zur Handlung von Scream 2 gesagt. Aber es ist ja, ich glaube, Scream 2 ist, das ist irgendwie, ja. Ich glaube, das gehört irgendwie zum kulturellen Gedächtnis fast so ein bisschen, dass man Scream. Unsere aktuellen Generation. Ja. Ja, ich denke, Tanz der Teufel oder Evil Dead ist im Grunde auch schon irgendwie im kulturellen Gedächtnis eingegraben. Ja, also nicht, ja, nicht bei unserer Generation, glaube, die wir gesehen haben. Weiß ich nicht. Ich glaube, er ist nicht so, er gehört nicht zu den bekannten, oder doch, also schwer zu sagen, ich glaube, er ist mehr unterschwellig. Ja, also er gilt eindeutig als einer der Klassiker der Horrorfilme, ganz klar. Aber ich würde einfach sagen, dass Horrorfilme vor allem unter Zeit leiden, dass sie eben, wenn die älter werden, dass die neue Generation das einfach nicht mehr horrormäßig nicht mehr so gruselig empfinden und somit auch nicht mehr weiter geschaut werden. Mhm. Und dass die Filme sich immer nur eine gewisse Zeit halten können und dann. Was hier an das Komödiengenre binden würde wieder. Ja. Ja. Wobei, da gibt es immer noch Komödien, welche zeitlos dann sind und der Humor funktioniert immer noch. Was für Horrorfilme ja auch Horrorfilme gilt. Auch. Da gibt es ja auch welche, die absolut zeitlos sind. Was auch bei mir für den vorliegenden Film übrigens gilt. Wollen wir über den Film kurz noch sprechen, weil jetzt ist, es wird langsam wirklich Zeit. Zeit war im letzten Semester. Das ist jetzt Komödie. Okay, wir fassen kurz den Film zusammen. Vier Teenager fahren zu einer einsamen Waldhütte, finden das Necronomicon von Lovecraft. Das Necronomicon Ex Mortis, wie es dort heißt. Das Buch der Toten. Ja, also Necronomicon Ex Mortis heißt alles, aber nicht Buch der Toten. Aber ja, egal. Aber so wird es im normalen deutschen Fassung eben tituliert. Richtig. Und ein Dolch und ein Tonband, auf dem die Inkarnation eines oder mehrerer Dämonen zu hören ist. Und diese Dämonen erwachen zum Leben und greifen sich ihre Opfer, verwandeln sie in zombieartige Wesen oder so eine Mischung aus Zombies und dem Dämon aus der Exorzist. Protagonisten, die übrig bleiben, am Ende ist es nur einer und zwar Ash. Ja, muss ich halt erweisen und dem Spuk ein Ende bereiten. Sehr gut zusammengefasst. Wobei, allein der Anfang hat schon gereicht. Vier Teenager fahren in den Wald in einer einsamen Hütte. Kennt man das schon. Das kennt man ja, einfach. Das Storygerüst, was, glaube ich, tausendmal schon verwendet worden ist für etliche B-Movies, etliche DVD-Produktionen in der letzten CD- und Z-Movies? Ja, in der letzten 10 Jahre. Das ist ja immer noch ein Thema Nummer 1. Das ist immer das Gleiche. Und dann oft haben sie es auch Probleme noch mit Hinterwäldlern, welche auf einmal irgendwelche komische Sachen machen und alle Menschen fressen. Ist ja, genau. Es ist immer, aber was macht den Film dann besonders? Alex. Für mich zumindest die Ästhetik, die formelle Raffinesse des Films. Natürlich auch der Charme, dass das Ganze von Filmstudenten für, keine Ahnung, für Äpfel und Beeren praktisch produziert wurde. Ja, beziehungsweise das ist dieses ganz klassische Vermarktungsmodell, dass sie einen Kurzfilm gedreht haben, damit sie ein bisschen durchs Lande gezogen sind, ein bisschen Geld zusammengespart haben. Ein bisschen mehr gekriegt. Und dann eiskalt in 1979 in den Wald gefahren sind in Michigan und einen Film gedreht haben. An Originalschauplätzen. Ja, ich finde es auch nach wie vor unglaublich, was sie da hinbekommen haben. Also viele der Kameraeinstellungen, der kinetischen Attacken und so weiter findet man auch heute noch in diversen Sam Raimi-Filmen wieder. Und dann steckt da halt auch so eine ungeheure Liebe zu klassischen Horrorfilmen drin, zu niederem Trash, zu Slapstick, zu den Three Stooges, zu schwarzem Humor, zu so vielen verschiedenen Facetten des Kinos, die alle da irgendwie sich zusammenfinden in einer Ästhetik, die teilweise halt so ein bisschen ja fast schon avantgardistisch anmutet, weil es halt überall so fasert und überall Kanten sind. Wir haben lustigerweise auch eine Kopie gesehen, wo dieser berühmte Blitz noch mit drin war, den Sam Raimi in nachfolgenden DVD-Fassungen rausgeschnitten hat, der wirklich extrem nach Puppentheater aussieht. Und dann war da dieser Matchshot von dem Mond, der nicht ganz sich da eingefunden hat. Ja, überall, wie gesagt, so Ecken und Kanten, die man natürlich jetzt in einem gelackten Hollywood-Film nicht erwartet. Das Ganze war halt schon irgendwie mehr oder weniger eine Amateurproduktion, die einfach gezündet hat. Wobei das nicht jeder so empfindet. Also ich habe eine gewisse Ehrfurcht davor, wie dieser Film entstanden ist. Und ich finde, die Ästhetik hat mich über die Jahre, also ich habe den mittlerweile 3-mal gesehen, immer mehr gefesselt, weil die einfach wirklich diesen dreckigen Charme, nenne ich das mal, wirklich besitzt. Und das besitzen eben viele Filme nicht. Gruselatmosphäre bietet der Film für mich nicht mehr in dieser Hinsicht. Botha vielleicht auch damals schon nicht, wobei ich glaube schon, dass manche sich damals gegruselt haben bei manchen Szenen. Einen gewissen Ekelfaktor besitzt er heute noch, weil der eben sehr viel handgemachte Effekte besitzt, was bei CGI-Effekten nicht immer gegeben ist, dass man sich da ekelt, weil die eben immer noch leicht künstlich wirken. Aber diese Mischung aus Komik und Horror hat für mich nicht perfekt harmoniert. Also die Fortsetzung hat in dieser Hinsicht das für mich richtiger gemacht, weil sie es eindeutig den Fokus auf die Komik gelegt hat, welche da einfach wirklich grandios war. Beim ersten Teil ist er ein bisschen unausgegoren und ich glaube, deswegen kommen auch viele aktuelle Zuschauer nicht ganz mit dem Film mehr klar, weil die den Film nicht richtig einordnen können. Einerseits wirken manche Szenen absolut albern, andererseits merkt man, dass der Film trotzdem eine gewisse Horrorunterhaltung, also Spannung auch bieten will und auch sehr langsam erzählt worden ist. Und ich glaube, das erschwert für viele jüngere Zuschauer oder aktuelle Generationen, welche eben nicht mit diesem Film aufgewachsen sind, den Zugang zu diesem Film. Du tust immer so, als wärst du die junge Generation. Ich gehöre, ja. Nee. Irgendwie nicht mehr. Nicht mehr so langsam. Nicht mehr so richtig. Ja, also die Art und Weise, wie sie damit umgegangen sind, fand ich halt nicht so sonderlich schön. Nicht, weil ich irgendwie ein Problem damit habe, dass Leute über einen meiner Lieblingsfilme lachen. Da habe ich kein Problem mit. Ich finde, man kann über jeden Film gerne lachen, wenn er einen dazu animiert. Nur kann ich halt nicht verstehen, wie man sich denn fortwährend darüber echauffieren muss, dass man gerade in diesem Raum sitzt und diesen Film sehen muss. Diese Eigenschaften wird häufig, da spreche ich schon wieder von Generationen, aber dieser aktuellen oder unserer Generation zugesprochen. Ich wurde letztens erst aufgeklemmt, das nennt sich auch dann Flamen, etwas über, ständig über etwas herziehen. Also je älter man wird, desto mehr schimpft man auf die Jugend. Und ich glaube, war vor 2000 Jahren nicht anders als jetzt. Das ist anders, aber ich meine jetzt, die Jugend, wie die sich echauffiert, dann eben über... Flamen da jetzt ein neues... Nee, ich meine nicht, das weiß ich nicht. Ich denke schon, dass man schon immer geflamed hat. Ganz schlimmer Begriff eigentlich. Ich werde ihn jetzt immer benutzen. Ja. Vielleicht kann ich da noch ein paar Witze mit meinem eigenen Vornamen draus machen. Ich denke mal, dass diese coole Version des Flamens unter anderem auch auf Mystery Science Theater irgendwie fußt, weil das im Grunde etabliert hat, dass das Schlechte den Film auch nicht unbedingt immanent sein muss, solange man es irgendwo drin erkennen kann. Das habe ich halt letzten Mittwoch wirklich gesehen, dass man sich da über Kameraeinstellungen lustig gemacht hat, über einen gewissen Szenenaufbau, der aus meiner Sicht einfach nicht lustig war, aber lustig hätte sein können, wenn er denn wirklich unbeabsichtigt gewesen wäre, was aber überhaupt nicht der Fall war. Also du meinst, ich glaube, das sind zwei verschiedene Phänomene. Das ist ja kein Flamen. Ja? Das, was du meinst, ist ja tatsächlich ein quasi professionelles nach Fehlern suchen. Das ist ein Zynismus für mich. Ja, eine Form von Zynismus. Und man sucht ja nach Fehlern, wenn man genervt ist vom Film oder wenn man keinen Zugang zu einem Film findet, dann hat man doch einen analytischen Blick auf den Film. Natürlich, oder einen kritischen Blick. Von mir. Ja, ja, klar. Dann bin ich introvertiert und abgelehnt. Dann lehnt man das an sich schon ab. Gebe ich das nicht nach außen. Ja. Aber ich glaube, das sind zwei Phänomene, die hier zusammenspielen. Das ist eins. Das Flamen ist noch was anderes. Also nämlich, dass man eben generell schon sich mit Sachen nicht gleich sagt, boah, sondern dass man erstmal sagt, nö. Erstmal auf jeden Fall stimmt. Das Nö sucht. Und erst wenn man das Nö nicht mehr findet, sagt man, boah. Ja, also das ist das sind zwei Phänomene, die zusammenspielen. Da ist jetzt die Frage, welches Phänomen war jetzt mehr hier gegeben? Ich weiß nicht. Sind die von Anfang an, also die waren ja alle sehr... Die haben ja alle 5,50 Euro oder was auch immer die seit Abend bezahlt, gekostet mehr, haben, aber, 8 Euro, 10 Euro, 20 Euro, mir egal, gezahlt und sind da reingegangen. Das machen sie ja nicht, weil sie überhaupt keinen Bock haben, einen Film zu sehen. So ist es. Und ob denen der Film tatsächlich nicht gefallen hat... Wobei, sie haben sich ja sehr amüsiert. Also es wurde sehr viel gelacht und ich glaube auch, dass die in dieser Hinsicht was vom Abend mitgenommen haben. Sie werden wahrscheinlich berichten, dass sie den Film total schlecht, grottig oder sonst was fanden, aber sie hatten einen amüsanten Abend. Also nicht alle. Das ist ja genau das Problem. Warum kann ich nicht einfach anerkennen, dass ich was Merkwürdiges gesehen habe, was ich so nicht einordnen kann und was mich zum Lachen gebracht hat? Ich glaube, dazu brauchst du eine Geisteshaltung. Ich glaube, dazu musst du verstehen, dass ein Film nicht nur dazu da ist, um dir zu gefallen. Ich glaube, diesen Schritt muss man gehen. Und ich glaube, diesen Schritt sind nicht alle Leute gegangen. Ich glaube, dass tatsächlich, und das glaube ich nicht mal, dass das ein Jugendproblem ist. Ich glaube, das ist generell ein Problem von Leuten, die nicht so wahnsinnig viel mit Filmen zu tun haben, dass die Annahme besteht, dass ein Film nur dazu da ist, um dem Zuschauer zu gefallen. Im Sinne, dass der Zuschauer genau das bekommen muss, was er will. Nämlich eine möglichst nette Handlung, die dem entspricht, was man sich einigermaßen wünscht, zusätzlich Überraschungen beinhaltet, damit man was Tolles mit nach Hause nimmt, was man sagt, das habe ich noch nie gesehen. Ja, dass es ein Event ist, den Film zu sehen. Und dass es irgendwie, ja, dass man das Gefühl hat, man ist da die Zeit, die man da war, man nimmt was mit, man ist entertained, ja, auch ein doofes Wort, man ist unterhalten, oder man ist irgendwie belehrt in irgendeiner Form. Oder man konnte einfach vom Alltag abschalten. Ja, genau. Und dass man nicht, wenn man Filme, die einem nicht gefallen, hat man ja oft das Gefühl, dass man überhaupt nicht weiß, was man da gerade mitmacht. Ja, man oft, das kennt man ja selber auch, dass man einen Film sieht und erst hinterher überhaupt den Film für sich aufnehmen kann und merkt, was einem gut gefallen hat, was einem nicht gefallen hat. Mhm. Ne? Manchmal, indem man einen Podcast drüber macht und dann erst dann feststellt, was man an dem Film überhaupt hat. Genau. Das ist aber, ich glaube, diese Geisteshaltung, die fehlt den meisten Leuten. Ich glaube, dass viele Leute, die gehen dann dreimal im Jahr ins Kino, vielleicht an Halloween, weil es eine Halloween-Nacht gibt. Die gehen ins Kino und erwarten also was. Ja, die erwarten, dass sie das bekommen, was sie wollen. Und sie wollen Grusel, Spaß, Spannung, Spiel. Nee, Spiel ist falsch. Das ist ein Überraschungsei. Eine Überraschung? Ja, genau. Aber boten wir ja auch mit Grusel. Überraschungsei. Ja, aber die Überraschung, bei dem Überraschungsei ist man auch sauer, wenn man wieder nicht die Sammelfigur kriegt und dieses beschissene Flugzeug zum Zusammenstecken. Ne? Es ist ja so. Und das hier ist das Flugzeug zum Zusammenstecken. Es ist nicht die Figur, die man schon haben wollte. Wobei für manche wäre es auch die Figur gewesen, weil eben dieser Film nicht häufig im Kino läuft. Ja. Das hängt eben davon ab, mit den eigenen Präferenzen. Genau, aber ich glaube, dass wir hier mit so einer Horrornacht tatsächlich mehr Leute angesprochen haben, die nicht wahnsinnig cinephil sind, die nicht sowieso dauernd ins Kino gehen, die nicht, keine Ahnung, wie oft wart ihr im Kino, über 60 Mal dieses Jahr bisher? 54. Ich glaube, ich bin bei 62 jetzt im Augenblick. Aber es ist so, das ist mehr als jede Woche einmal. Ja, das kann ich hinhauen eigentlich. Und, das ist nicht gesund. Das ist nicht gesund, Leute. Und das ist hier aber nicht der gängige Typus. Ich denke, hier hat man Leute, die 2, 3, 5, 6 Mal ins Kino gehen im Jahr und die dann eben den Film auch hinterher nicht mitnehmen nach Hause. Wobei, die über den Film nicht mehr nachdenken und den Film mehr so, Kino mehr so wie, vielleicht fällt kein guter Vergleich ein, weil alles, was ich jetzt vergleichen könnte. Ja, aber du hast das schon sehr gut ausgedrückt. So, ja, keine Ahnung, wie so ein Musical-Besuch oder so. Ja, da definierst du aber jetzt das Musical auch ab. Das ist nicht richtig. Ich sagen, die Überraschungsei-Metapher hat nicht eingenommen. Weil ich hatte auch, es war auch sehr bezeichnend, dass es während Scream 2 eigentlich so gut wie gar keine Reaktion gab, außer so eine Art wohlwollendes, verhaltenes Nicken vielleicht. Mhm. Also wenn man es so als Körperreaktion irgendwie ausdrücken würde. Weil da halt wirklich nur Bilder und Töne vorkamen, die irgendwie zu erwarten waren. Genau. Ja, es geht, glaube ich, auch um die Erwartung. Ich glaube, die meisten Leute, und man kennt das ja vielleicht von sich selber, wenn man jetzt irgendwie vom Fernseher sitzt und sich eine Serie anguckt, die man lange nicht gesehen hat. Man will nicht von dem, was man gerade guckt, wahnsinnig überrascht werden. Man will, dass die Erwartungshaltung erfüllt wird. Und zwar positiv erfüllt wird, indem dass sie mehr ist als das, was man hatte, aber mehr in die Richtung, in die man sowieso schon wollte. Mhm. Und nicht in eine andere Richtung geht. Ich denke, das ist ein ähnliches Phänomen, warum zum Beispiel Theater immer leerer werden. Oder das Publikum im Theater immer grauköpfiger. Ich meine, sich niemals von vornherein ausmalen kann, was von den Inszenierungen was man kriegt. Man hat nicht vorher den Trailer gesehen. Ja, und kein Marketing steht genauso, da. Unabhängig vom Marketing. Der Trailer ist vielleicht auch noch so ein Argument. Man guckt den Trailer und hat bestimmte Bilder gesehen. Man hat ein Gefühl von der Atmosphäre des Films. Man hat ein Gefühl von den Figuren, man hat das Tempo des Films, eine Vorstellung davon. Man hat sich schon ein Bild gemacht, will ich den Film sehen, will ich den Film nicht sehen, warum will ich den sehen? Und dann gehe ich ins Kino und gucke diesen Film. Und entweder ich erkenne die Szene aus dem Trailer wieder und sehe, was dazwischen ist, sehe mehr davon und werde also positiv bestätigt. Ich bekomme mehr von dem, was ich eh schon wollte. Oder dieser Trailer hatte nichts mit dem Film zu tun. Das kennt man ja oft genug, dass man einen Trailer sieht und hinterher denkt, das war doch nicht der Trailer zu dem Film. Wenn man was anderes bekommt, gibt es die Möglichkeit, dass man im Film, wenn man dafür aufgeschlossen ist, hinterher mit nach Hause nimmt, überdenkt und sagt, ja gut, hat mir trotzdem gefallen. War nicht das, was ich wollte, aber war gut. Oder man nimmt das halt nicht mit und sagt nach 20 Minuten, das ist nicht der Film, den ich sehen wollte. Aber und wer geht dann ist vorbei. Aber wer geht Nein, kein Mensch geht, weil man nämlich 9 Euro für den Mist bezahlt hat oder 10 oder was auch immer. Und das ist eben dann... 12,50 Euro, wenn er in 3D ist. Viele sitzen dann da aber und ärgern rummeln sich. Quasi vor sich hin. Aber dann gibt es auch die Leute, welche sich dann eben äußern. Und ich glaube, das ist wieder ein Charakteristikum unserer Generation, dass die alles... Du redest mit der Generation. Ja, nein, aber... Jetzt sind wir wieder beim Flamen, ja? Du meinst, dass man... Nein, ich meine... Dass man nicht vor sich hingrummelt, sondern dass man gleich allen anderen Leuten kundtun muss, dass man scheiße findet. Ja, das vermitteln uns doch die sozialen Netzwerke. Jederzeit immer alles... Jederzeit kommentieren. Alles kommentieren und hier und... Und immer allen Leuten sagen, was man... Ich weiß nicht, ob das jemand anders war. Ich weiß nicht, ob das nun die Generation Facebook ist, die alles kommentieren muss. Oder ob man nicht generell... Ich würde auch sagen, dass es auf jeden Fall eine Haltungsfrage ist. Also ich konnte verschiedene Arten von Lachen während dieser Vorführung sehen, wo es extrem bizarr wurde in dem Film, wo es ja so einige Stellen gibt, habe ich auch wirklich ein Lachen von reiner Freude vernommen. Eine spontane, gefühlte Reaktion. Und dann gibt es wieder dieses Rüberbeugen zum Partner, das dann wieder irgendwie zurückrudern möchte. Naja, du meinst so eine Relativierung des eigentlichen Genusses durch so eine Imagefrage. Es ist, glaube ich, man muss es, glaube ich, als psychologisches Problem sehen, oder Problem ist falsch, als Phänomen sehen. Phänomen, ja. Zu sagen, dass es eine Bestrebung gibt, abgebrüht zu sein. Also keine Überraschung oder keine Spontanität zuzulassen. Also schon alles schon gesehen zu haben. Alles schon gesehen, schon erlebt alles schon haben. Zu kennen. Das ist diese Intertextualität-Intermedialität-Geschichte. Alles schon zu wissen. Das Lachen ist ja sonst etwas Spontanes, aber wenn man es zurückhalten kann oder regulieren will, weil man sieht, oh, ich lache jetzt, obwohl es gar nicht lustig ist und die anderen denken, warum lacht der denn? Was ist denn das für ein komischer Typ? Oder solche Sachen. Das hat, ich glaube, wirklich sehr viele psychologische Komponenten generell, das Lachen. Klar, das Lachen wird ihr auf mannigfaltige Weise analysiert, aber ich glaube, einfach die gesellschaftliche Komponente sollte man nicht unterbetonen. Das Lachen in verschiedenen Bereichen, also dass man mit mehreren Leuten dann einfach mal besser lachen kann oder wenn man alleine sich einen Film anguckt, dass man da nicht unbedingt diese Lacher generiert, selbst wenn man so einen Film wie Airplane anguckt, dass die Lacher da nicht zustande kommen, dass man eben, dass diese gesellschaftliche Komponente, und ich glaube, umso wohler man gesellige sich fühlt, Komponente, nicht gesellschaftliche Komponente. Oder die gesellige Komponente. Mhm. Und umso wohler man sich fühlt, umso eher neigt man dazu, dann auch zu lachen. Also mir ging es dann bei Tanz der Teufel, wobei ich den Film generell nicht äußerordentlich lustig finde, sondern einfach amüsant, ohne zu lachen. So eine Art von Humor bietet für mich der Film. Aber wegen dieser Spottlachen oder wegen dieses Spottlachens bin ich gehemmter, normal zu lachen. Genau, das ist das Ding, man hemmt sich gegenseitig. Ich glaube, das ist dieses Flamen auch. Eine gegenseitige Hemmung. Es ist ja so ein Klickendenken. Ich meine, der Mensch ist ein Rudeltier und so weiter. Ja. Man möchte ja nicht das Omega-Tier sein. Ne? Und weil man nicht das Omega-Tier sein möchte, ist man nicht derjenige, der das macht, was die restliche Gruppe nicht macht. Und wenn die restliche Gruppe den Film doof findet, findet man den gefälligst auch doof. Ja? Man will nicht der Außenseiter da sein. Dann. Ja, das ist genau das, was ich gerade verblümt aussage. Ja, ich wollte sowas. Ich wollte es mir selber ohne wieder machen. Mit so Stereotypen wie dem Außenseiter rumzuhampeln. Ach, so ein Stereotyp ist ja gar nicht. Und was ich halt nach wie vor halt interessant an der Sache finde, ist, dass es anscheinend im Film so gewisse Codes gibt, die einen Film irgendwie als... die den Film als gefällig oder als ungefällig was anderes ist als gut oder schlecht, sondern einfach nur, ob ich überhaupt den Film gut finden darf oder nicht. Genau, wobei ich diese Frage nicht bei einem Film wie Tanz der Teufel eigentlich erwartet hätte, sondern eher bei Filmen, welche kontroverser sind. So, wenn man irgendwelche absoluten Skandalfilme wie die 120 Tage von Sodom sagt, den finde ich super, der hat mir richtig gut gefallen. Ja, das ist was anderes. Ja, so habe ich das aber verstanden. Darum geht es. Es ging eben nicht. Dass das die Extremfälle von diesen... Ja, das ist tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Phänomen jetzt. Hier geht es ja mehr darum, wenn wir so, um solche Sachen wie dieses gegenseitige Runtermuffeln. Das ist ja mehr, das ist ja Flamen eigentlich, gegenseitiges Runtermuffeln. Dann haben wir ja mehr so einen Zustand, dann ist das ja mehr so eine gruppeninterne Geschichte. Mir geht es vor allem darum, dass ein Film plötzlich nicht mehr lesbar ist. Dass du da quasi so eine Art Kauderwelsch plötzlich stehen hast und die auch noch hast, was ist das denn für ein Blödsinn? Also einfach, du kannst einen Film nicht mehr nach, das hat sehr viel mit Sehgewohnheiten natürlich zu tun und mit gesellschaftlicher Interaktion und so weiter, dass du plötzlich einen Film nicht mehr als eine individuelle Erfahrung wahrnehmen kannst, sondern nur als etwas, was... Ich glaube, das hat was damit zu tun, wie weit du von deinem Erwartungswert weg bist. Und ich glaube, es gibt so eine Art Basiserwartungswert, mit dem man an einen Hollywood-Mainstream-Schinken gut ran kann, von dem man nicht zu weit weg darf, wenn er allgemein als gut empfunden werden soll. Und je größer deine Sehgewohnheiten sind oder dein Repertoire ist an Erfahrung, desto eher hast du ja auch keine speziellen Sehgewohnheiten mehr, auf denen du etwas erwarten kannst. Du bist eher bereit, dich auf Neues einzulassen. Wer mehr gelesen hat, ist auch eher bereit, ein Buch anzunehmen, das nicht auf den ersten Blick schreit, hier ist meine Geschichte. Aber mit der Erwartungshaltung haben wir ja schon allein geschrieben, dass wir es als Überraschungsfilm deklariert haben. Mhm. Und dass vorher noch Worte verloren worden sind, wie einmaliges Erlebnis. Und du meinst, wir haben die Erwartungshaltung auch noch zusätzlich in eine Richtung geschraubt, ja, also, in die dieser Film überhaupt nicht wohnt. Richtig, welcher es heute nicht mehr vielleicht entsprechen kann. Also es für die meisten Leute haben Saw 6 erwartet und es kam aber nicht Saw 6. Ja, nee, es wurde der Begriff Paranormal Activity 4 ist gefallen. Da hätten wir auch besser in Paranormal Activity 4 gehen können. Also das meine ich, also diese Erwartungshaltung. Hätten die erwartet, dass wir Paranormal Activity 1 zeigen? Nein, das jetzt nicht, aber wir haben ja eine gewisse Erwartungsgrundhaltung dann geschaffen, indem wir gesagt haben, das ist ein Klassiker oder das ist ein bekannter Vertreter dieses Genres, hat sehr viel beeinflusst etc. oder hat viele Filme beeinflusst. Ja, hätten wir aber direkt angeschrieben, das ist der und der Film, das wäre Tanz der Teufel gewesen, dann wären viele Tanz der Teufel-Fans reingegangen und hätten ja gewusst, worauf sie sich einlassen. Das Gleiche, wenn jetzt demnächst Plan 9 von Outer Space läuft, hätten wir den als Überraschungsfilm deklariert, wären da vielleicht Leute reingegangen, welche überhaupt nichts mit diesem Trashfilm anfangen können. Jetzt gehen da Leute rein, welche sich... Auch nichts mit dem Trashfilm anfangen können. Doch, welche aber Interesse daran haben. Interesse daran haben, richtig. Und dieses Interesse... Ich glaube, es ist eine Interessesache, richtig. Deswegen sind ja auch Sneaks so gefährlich. Es hat sich ja trotzdem in Paderborn eine gewisse Sneak-Kultur entwickelt. Richtig. Und diese Leute... Es ist etabliert. Sind auch gar nicht so böse, wenn der Film mal schlecht ist, sondern es ist einfach nur... Das gehört dazu. Es ist halt ist so. Es wie so das Risiko nimmt man... Geht man ein Restaurantbesuch oder einfach irgendwie so eine Gewohnheit. Das Risiko geht man in Kauf. Während man, wenn man einen Überraschungsfilm hört, darauf baut, dass die Leute einem gerne eine gute Überraschung machen wollen. Ja. Dass da jemand hintersteht, der einem da irgendwas Dolles macht. Im Grunde ist das ja eigentlich die ideale Situation, woran sich ein Kunstwerk eigentlich messen lassen kann. Ja, die Leute, welche damals großen Eisenbahnraub gesehen haben oder die ersten frühen Filme, gingen ja nicht mit der Erwartungshaltung rein, ich sehe jetzt ein Meisterwerk oder sowas. Das ist ja ein Riesenunterschied, wenn man aber schon den Leuten sagt, ihr seht was super, also super großes, tolles, wahnsinniges aus der Filmgeschichte, dann hat man ja eine gewisse Erwartungshaltung. Wenn man aber mit keiner Erwartung reingeht und man nicht weiß, welchen Film man sieht. Und das ist ja meistens bei Sneak Previews, weil man ja sowohl positive als auch negative Überraschungen erlebt hat, geht man mit so einer neutralen Grundhaltung rein. Aber wenn man einen Film dann deklariert als etwas Besonderes, als eine besondere Überraschung, als ein besonderes Erlebnis... Dann muss es auch was Besonderes genau sein. Genau. Ja, vielleicht hätten wir den Film auch einfach nur ausschwärzen sollen, vielleicht wäre das besser gewesen. Ja. Weil im Grunde finde ich halt gerade für unser Programm wäre es halt super interessant, so eine instantane Reaktion zu beobachten, die halt überhaupt nicht vorgefertigt ist. Weil wenn Leute in so einen Film wie Airplane gehen oder in Dogma oder in was auch immer und sie wissen, das ist eine Komödie und gesellschaftlich wird von mir erwartet, dass ich lache, ist das eine völlig andere Geschichte, als wenn du vor irgendwas sitzt und nicht die geringste Ahnung hast, wie du reagieren sollst. Wie du zu reagieren hast. Aber das ist ja auch so eine Art der Normentsprechung. Ich habe zu reagieren, ich habe zu lachen, ich habe zu nicht und zu lachen. Und wenn man es nicht schafft, so zu reagieren, fühlt man sich irgendwie schlecht. Oder das Werk ist schlecht, automatisch. Ja. Ob es das nun ist oder nicht, ist egal. Ja, aber genau. Wenn das nicht dem entfüllt, das ist eine Horrornacht, da steht Horror dran. Das heißt, die Filme müssen Horror verbreiten. Ja, also, und diese Erwartung halt an den Überraschungsfilm ranzugehen, und ich habe Tanz der Teufel zugegebenermaßen nicht gesehen, aber es klingt ja so, als hätte dieser Film jetzt keine wahnsinnig, kein Horror nach dem, in dem Maßstab. Ja, vielleicht hätte man den Text dann zu Ende lesen sollen, weil da steht ja auch Horror, Atmosphäre und Amüsement. Also da haben wir ja schon unterschwellig. Ob die Leute Amusement überhaupt kennen, ist auch eine ganz andere Frage. Amusement. Na gut, wollen wir das jetzt aber dabei belassen und auf den Ausblick kommen? Und ich möchte nur mal eben kurz in den Raum werfen. Ich würde mich über Feedback freuen, ganz besonders von Leuten, die da waren während der Vorführung, wie die den Abend so wahrgenommen haben, die Atmosphäre. Antworten, wie immer, an blickkontakt.pb@live.de. Ich wiederhole, blickkontakt.pb@live.de. Natürlich geht das auch anders. Ihr könnt uns auch einfach über Programm Kino Lichtblick erreichen, auf Facebook, auf Twitter und auf StudiVZ. Ganz besonders auf StudiVZ. Da haben wir es wieder. Der Running Gag. Der Running Gag. Es ist mehr ein Sitting Gag und wir setzen ihn ziemlich vor uns hier. Ein Runaway Gag. Runaway Gag. Er ist ja auch am Ende diesmal. Also. Ja, fast am Ende, weil wir müssen ja noch einen Ausblick geben. Ausblick. Wir werden in 2 Wochen wieder für euch da sein. Und auch da haben wir wieder viel zu besprechen. Und wir haben ein Ticket für 2. Wunderschöner John Hughes Film. Ja, dann, und dann sehen wir. Endlich dann Plan 9 vom Outer Space, wie ich nicht gerade schon erwähnt hatte. Wo wir unsere Diskussion von heute wahrscheinlich auch fortführen können. Wir freuen uns drauf. Und wir erinnern noch einmal daran, dass wir ein wundervolles Gewinnspiel laufen haben. Mehrere. Gewinnspiel Nummer 1. Lachende Körper. Schickt uns irgendeinen kreativen Auswurf von euch zum Thema lachende Körper an blickkontakt.pd@live. Ja, bitte nur per E-Mail, wir nehmen keine Auswürfe in der Post an oder so. Ja, blickkontakt.pb ist auch keine Postadresse. Zweites Gewinnspiel von uns ist das ominöse Tier. Ich erinnere mich immer noch nicht, um welches Tier es überhaupt gehen soll. Ja, das fragen wir ja auch. Das ist ja die Frage. Um welches Tier geht es? Aber um welches Tier geht es? Und Frage 3. Du weißt ja gar nicht, in welchem Film. Eben, das habe ich dir gerade gesagt, dass ich das nicht weiß. Und du hast gesagt, das sei die Frage. Du hast gefragt, welches Tier. Also um welches Tier, in Straight Story wird von der erschütterten, hysterischen, traumatisierten Frau überfahren? Und das dritte Gewinnspiel ist eine völlige Absurdität. Nein, die ist gar nicht mehr aktuell. Ach, das ist nicht mehr aktuell. Das dritte, wir hören gerade das dritte Gewinnspiel. Das dritte Gewinnspiel ist kein Gewinnspiel. Okay, dann würde ich jetzt sagen, damit sind wir endlich durch. Vielen Dank fürs Zuhören, auch dieser besonders langen Special Edition. Lacht ein bisschen, wenn ihr Zeit habt. Kommt, geht ins, wie heißen denn diese komischen vier Kino? Geht ins Kino. Und belustigt euch und stoppt die Zeit, wie lange ihr lacht. Das ist bestimmt auch sehr lustig. Ja. Und wir hören uns. Wir sehen uns. Bis dann. Ciao.